bisschen, we're doing a little homekeeping here, or homemake. Wir müssen uns erstmal hier einrichten. Good morgen. Guten Morgen. Before we do anything else, we're going to just say congratulations to Bruno and to Elizabeth for their marriage on Friday. Yeah, you did get married, right? Yeah, okay. they're both are from Colombia, yeah, right? And living now in Germany and are here as part of our church. Also beide sind aus Kolumbien, leben jetzt hier in Deutschland und sind Teil unserer Gemeinde. And we have guests from Colombia who came for their wedding also, and we welcome them. Also yeah. And you, yeah, okay. Tristan? Okay, super. Now, let's see the announcements. Caro, wo bist du? Okay, come. And we also have other guests from Italy also, yes. Wilmer's family. Now, we've got a lot of other guests in this in the room today. What other countries are represented here? Bitte? Oh, okay. Okay, no other countries. How about guests? Welcome, everybody. Oh, another country, Munich. No. Okay, ich wollte nur kurz ansagen, wir machen ja jeden Montag 18 bis 20 Uhr einen Deutschkurs für Flüchtlinge. Und Jürgen und Dörte stehen dabei immer hinter der Bar, kochen Kaffee und bereiten alles vor und bereiten alles wieder nach. Und die beiden heiraten aber und fahren in die Flitterwochen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Und zwar bräuchten wir für 4 Wochen jemanden, der da aushelfen kann. Also es ist praktisch so, dass jemand ungefähr 5:30 da sein muss, um Kaffee zu kochen und ein bisschen mithelfen, die Stühle hinzustellen und so und hinterher halt ein bisschen aufräumen. Also sagen wir mal von 5:30 bis 8:30 etwa, ne? Also das haut dicke hin. Und ja, würdest du dich bereit erklären? Das wäre sehr schön. Cool. Hast du einen Schlüssel von Reset? Nee, ne? Okay, gut. Perfekt. Und dann soll ich noch ansagen, dass die Eltern von allen Kindern, die unten beim Kinderprogramm sind, nach dem Kinderprogramm mal kurz nach unten kommen sollen für irgendeine kurze Information. And now we're gonna worship by giving to God. Und jetzt beten wir an, indem wir Gott geben. He has given to us and we gladly give back to him what is from our hearts what we have. Der Herr hat uns gegeben und wir sind einfach so froh, dass wir ihm das geben können, was auf unserem Herzen Father, ist. Thank you for your blessing in our lives. Vater, danke für deinen Segen in unserem Leben. And we give back to you with glad hearts. Und wir geben zurück zu dir mit freudigem Herzen. Touch people's lives for your glory, we pray. Berühre das Leben der Menschen zu deiner Herrlichkeit, Herr, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. They're going to try to make their way around everywhere, okay? And I'm not going to stop them. Go ahead. You know, we took an offering a couple, 2 weeks ago, and we raised over 1,500 euro for children and for feeding people in East Africa. Also vor 2 Wochen haben wir ein Opfer erhoben und haben etwa 1500 Euro für die Kinder in Ostafrika, die hungern, gesammelt. We have some blank envelopes in the back. If you still want to give to that, you can put your offering in that blank envelope, put your name on it and make sure you say East Africa. Und wenn du da immer noch reingeben möchtest, da sind da hinten, da oben, die Briefumschläge einfach, also Ostafrika. Freie Briefumschläge, wo ihr das draufschreiben sollt, dass es an Ostafrika Good. Dann ist. Good. This morning I have an interesting title for my message. Heute Morgen habe ich einen ganz interessanten Titel für meine Botschaft. Oh, okay. There. Fantasy or reality? Fantasie oder Realität? You know, I believe that all of us in here this morning have a desire to love God and to be united with him, really close to him. Ich glaube, dass hier, dass wir alle hier heute Morgen so diesen Wunsch haben, Gott zu lieben und nahe zu ihm zu sein, mit ihm vereint zu sein. We could see that during the worship time. Und man konnte das sehen während der Anbetung. We're singing about God's love, how much he loves us. Als wir darüber sangen, wie sehr Gott uns liebt. And we're loving him back. Und wie wir ihn dann zurückgeliebt haben. We have this heart in us that says, God, I want to love you. Wir haben dieses Herz in uns drin, das sagt, Gott, ich möchte dich lieben. And God, I want what you want in my life. Und Gott, ich möchte das, was du für mich in meinem Leben hast. I want to be joined with you. Und ich möchte mit dir vereint sein. And I want to be one with you. Und ich möchte eins mit dir sein. Now, I know we have that desire, but only having that want doesn't mean it's a reality. Und ich weiß, dass wir diesen Wunsch haben, aber das einfach nur zu wollen, heißt nicht, dass das dann auch wirklich Realität ist. Just because I want to love him and I want to be united does not mean it's so. Nur weil ich ihn wirklich lieben möchte und mit ihm vereint sein möchte, heißt nicht, dass das auch so ist. But sometimes we convince ourselves because we have this want that therefore it is. Und manchmal überzeugen wir uns dann aber selbst, dass weil wir es wollen, dass es dann auch wirklich so ist. And we've got to, our eyes really have to be open to what is the reality of our life. Und unsere Augen müssen einfach dem gegenüber geöffnet sein, was wirklich Realität in unserem Leben ist. What is the reality of my relationship with God? Und wie sieht meine Beziehung realitätsmäßig wirklich aus? Not meine Beziehung zu Gott. Not just pretending. Also nicht nur so tun, als ob. Let's go to this next slide here. You know, sometimes we think about ourselves in a way that is not real. Manchmal denken wir über uns selbst auf eine Art und Weise, die einfach nicht wahr ist. And we say, oh yes, yes, everything's wonderful. Und wir sagen, ja, ja, alles ist doch wunderbar. But if we would step back and really, really take a real look, we would realize it's not wonderful. Aber wenn wir dann so einen Schritt zurückgehen würden und uns wirklich bewusst sein würden, wie es tatsächlich aussieht, dann wüssten wir, dass es nicht alles wunderbar ist. We come into the church, wir kommen in die Gemeinde and we're happy. Und wir sind glücklich. We are excited. Und wir sind begeistert. We're loving God. Und wir lieben Gott. We're like this girl here. Wir sind so wie dieses Mädchen da. Now, maybe on the outside we've got the smile. Und vielleicht ist es so, dass wir so äußerlich dieses Lächeln tragen. But when you look a little bit deeper, aber wenn man dann ein bisschen tiefer geht, something else is going on in our lives. Da ist dann eigentlich etwas anderes in unserem Leben. Sometimes we can actually be living a lie. Manchmal können wir tatsächlich sogar eine Lüge leben. Now, I don't want to discourage anybody in here at all. Ich möchte jetzt nicht irgendjemand hier entmutigen. Having a love, wanting to love God is the best thing you can have in your heart. Also Gott, also diesen Wunsch zu haben, Gott zu lieben, ist das Beste, was wir in unserem Herzen haben können. Wanting to be united with him, we have to have that. Und diesen Wunsch, dass wir mit ihm vereint sein wollen, dass wir müssen diesen Wunsch haben. But we also have to ask ourselves very clearly, is that a reality or is that just a fantasy I'm living in? Aber wir müssen uns auch selbst ehrlich fragen, ist das nur etwas, was ich will und eigentlich eine Fantasie, in der ich lebe, oder ist das tatsächlich Realität? Sometimes we can go through life completely living a lie. Manchmal können wir so durch das Leben gehen und eine Lüge leben. You see, to use a really, really good example. Um jetzt noch ein wirklich gutes Beispiel zu nennen. Think about a woman who's in a relationship where she's abused. Dann denk mal an so eine Beziehung von einer Frau, die missbraucht wird. Daniel, let's put this up. This next slide. Oh, which way did we go? Hold one second. We got some technical. Okay, yeah. So we got a lady here who's been very physically abused by her man. Also eine Frau hier, die wirklich körperlich missbraucht wurde oder wird von ihrem Mann. And yet he comes along in her life. Und trotzdem kommt er so in ihrem Leben. Next slide. He comes along and he convinces her, I love you. Und er überzeugt sie davon, dass er sie lieben würde. I'm sorry for what I've done. Es tut mir leid, was ich gemacht habe. And I really, really love you. Aber ich liebe dich doch wirklich. And she accepts that and she believes that. Und sie akzeptiert das und sie glaubt das auch. And it happens again. Und dann passiert es nochmal. And he comes back again and he convinces her again. Und dann kommt er wieder zu ihr zurück und überzeugt sie wieder. And so she's living her life in this lie of saying he loves me. Und so lebt sie dann ihr Leben in dieser Lüge, dass sie glaubt, er liebt mich doch. Oh, he just makes these mistakes sometimes and he loses his temper and I caused it. Ich mache doch einfach manchmal nur, also er macht nur diese Fehler manchmal, aber eigentlich liebt er mich doch und ich bin schuld daran, dass er die Fehler macht. If I would have acted better, he wouldn't have gotten so angry. Wenn ich mich besser verhalten hätte, dann wäre er nicht so böse geworden. He really loves me. Er liebt mich wirklich. So she's living in this lie that he loves her. Also lebt sie in dieser Lüge, dass er sie liebt. And let me just say something right now. That is never love. Und lass mich eines ganz klar sagen. Sowas okay. ist niemals Liebe. Let that be settled right now. That's not love. Also lass das ganz klar werden hier. Okay. Das ist keine Liebe. And so she goes through life in this lie. Und so lebt sie dieses Leben in einer Lüge. And sometimes that's what we do, even as Christians. Und manchmal machen wir dasselbe, auch als Christen. Our eyes need to be opened up to what the truth is about our lives and our situation. Unsere Augen müssen dem gegenüber geöffnet werden, was die Wahrheit ist und wie die Situation in unserem Leben aussieht. Once our eyes are opened up, und dann, wenn unsere Augen geöffnet sind and we see the reality, und wir die Realität sehen, then some things can really happen in our lives in a good way. Dann können Dinge wirklich in unserem Leben auf die richtige Art und Weise geschehen. So what I want to do this morning is I want to go through a chapter of the Bible. Und heute Morgen möchte ich so durch ein Kapitel in der Bibel durchgehen. It's going to be the second chapter of the book of Acts. Also das zweite Kapitel der Apostelgeschichte. And I'll describe some of what happened there. Und ich beschreibe so ein bisschen, was da passiert. And then I will talk about how some people's lives were totally changed. Und dann werde ich darüber reden, wie das Leben einiger dieser Menschen komplett verändert wurde. How did they go from fantasy to reality? Wie sind sie von dieser Fantasie in die Realität gekommen? So here's the situation in chapter 2 of the book of Acts. Also folgendes war da die Situation im zweiten Kapitel Apostelgeschichte. The Holy Spirit comes on the day of Pentecost to the followers of Jesus. Zu Pfingsten kommt der Heilige Geist zu den Jüngern Jesu. There's a celebration happening, a Jewish festival happening in the city on that day. Und das war auch die Zeit an dem Tag, wo es ein großes jüdisches Fest gab. All of these people, these Jewish people, were looking at the Christians and they were saying, wow, they're acting so strange, what's going on? And they started making fun of them, mocking them. Und die Juden drumherum, die schauten sich diese Christen an und wie sie sich so komisch verhielten und fingen an, sie zu verhöhnen. Only 50 days earlier, or 53, but about 50 days earlier, Jesus had been killed by this same group of people. Und es waren nur etwa so 53 Tage her, als Jesus von diesen selben Menschen getötet worden war. And so Peter stands up in front of this crowd. Und dann steht Petrus vor dieser Menschenmenge auf. The people who were guilty of putting Jesus on the cross. Also vor diesen Menschen, die schuldig waren, Jesus gekreuzigt zu haben. The people who were living in this fantasy that they were doing God's work. Also diese Menschen, die in dieser Fantasie lebten, dass sie doch Gottes Werk taten. They're celebrating a godly festival. They're celebrating. Sie haben ja gefeiert. Sie haben ein Fest gefeiert für Gott. They're in this fantasy that they're in right relationship with God. Und sie haben diese Fantasie gehabt, dass ihre Beziehung zu Gott gut war. And Peter stands up. Und so steht Petrus dann auf. And he began to preach to that group of people. Und er fing an, zu dieser Menschengruppe zu predigen. And I want to look at what Peter said to them. Und ich möchte mir anschauen, was Petrus genau zu ihnen sagte. And what changed their lives. Und was davon dann ihre, ihr Leben verändert hat. We're going to read some, not all of the scriptures there, but some of the scriptures. Wir werden nicht alle, aber einige dieser Bibelstellen lesen. Go ahead. Apostelgeschichte 2, 22 bis 24. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Und dann 32 bis 33. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. 36 bis 41. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Now there was four main things that happened with through this message. Also durch diese Botschaft, da sind vier Hauptdinge passiert. The first thing was that there was illumination to them. Und das erste, was da passierte, war, dass sie erleuchtet wurden. I love this picture. Their eyes were opened up. Also ihre Augen wurden geöffnet. They were living in one frame of mind in life. Also sie haben so eine Denkweise im Leben gehabt. They were looking at one thing. Also sie haben so auf ein Ding geschaut. And all of a sudden they realized something's wrong. Und dann ganz plötzlich wurde ihnen bewusst, da stimmt irgendetwas nicht. Peter was very clear with them. Und Petrus war ganz klar zu ihnen. You crucified the Son of God. Er hat gesagt, ihr habt den Sohn Gottes gekreuzigt. You are guilty. Ihr seid schuldig. Their eyes were opened up about their situation. Und da wurden ihre Augen geöffnet in Bezug auf ihre Situation. In our lives, our eyes need to be opened up about the reality of our lives. Und in unserem Leben müssen auch unsere Augen geöffnet werden gegenüber der Situation in unserem Leben. I don't want to be living a lie. Ich möchte keine Lüge leben. I don't want to be smiling and pretending like everything is good with me and God when it's not. Ich möchte nicht einfach nur lächeln und so tun, als ob alles in Ordnung wäre zwischen mir und Gott, wenn es das nicht ist. I want my eyes open so I can see what the truth is. Ich möchte, dass meine Augen geöffnet werden, so dass ich die Wahrheit wirklich sehen kann. So that's the first thing that happened. Also das war so das Erste, was passierte. Their eyes were opened. Also ihre Augen wurden geöffnet. The Apostle Paul, it says in the book of Acts, chapter 26, that the Apostle Paul was sent to open up the eyes of the people. Also in Apostelgeschichte 26 heißt es, dass der Apostel Paulus gesandt worden war, um die Augen der Menschen zu öffnen. Opened up to the truth. Also die Augen für die Wahrheit geöffnet. Now I want to go to another portion of scripture that shows how Paul did this. Und ich möchte mir noch weitere Bibelstellen anschauen, wo es genau darum geht, wie Paulus das getan hat. How did Paul bring the truth and open the eyes of the people about their situation? Wie konnte Paulus diese Wahrheit bringen und die Augen der Menschen zu öffnen, damit sie ihre wahre Situation erkennen konnten? We're going to look at Ephesians chapter 5. Epheser 5. And verses 1 through 14. und Verse 1 bis 14. But we're going to read them in three different portions. Aber davon nehmen wir drei unterschiedliche Abschnitte. And I'm going to describe to you first of all, before we read it, what he was doing there. Und zuerst möchte ich auch beschreiben, was Paulus da gerade am Tun war. In verses 1 and 2, in den Versen 1 und 2, Paul is giving a wonderful invitation for the people to walk with Christ. Da gibt Paulus so eine wundervolle Einladung und er lädt sie ein, mit Jesus Christus zu leben. Let's read that. One and two. Also Vers 1 bis 2. Nehmt also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. That's a beautiful way to start any conversation. Also das ist einfach so eine richtig schöne Art und Weise, so dieses Gespräch anzufangen. I'm starting that conversation with you this morning. Also ich fange auch so meine Botschaft hier heute Morgen so an. God loves you. Gott liebt dich. He wants you to walk with him. Und er möchte, dass du mit ihm lebst. Now the next few scriptures. Und in den nächsten paar Versen. Verses 3 through 6. Also Verse 3 bis 6. He gives a very serious, a very stern warning to them. Da warnt er sie auf ja eine ganz ernste Weise. He gives them a warning about evil and things that will destroy their relationship with God. Und er warnt sie vor dem Bösen und diesen Dingen, die ihre Beziehung zu Gott zerstören wollen. So first he says, hey, God loves you. Also als erstes sagt er, Gott liebt euch. And second he says, you need to understand this. Und als nächstes fährt er dann fort und sagt, Folgendes müsst ihr verstehen. Let's read this. Also 3 bis 6. Weil ihr Gottes heiliges Volk seid, schickt es sich nicht, dass bei euch von Unzucht, Ausschweifung und Habgier auch nur gesprochen wird. Es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme oder schlüpfrige Reden zu führen. Benutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken. Ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt und von Habgier erfüllt ist, und Habgier ist eine Form von Götzendienst, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Lasst euch nicht durch leeres Geschwätz verführen. Genau diese Dinge sind es, mit denen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, sich sein Strafgericht zuziehen. Those were hard, hard words. Also das waren ganz harte Worte. He was very direct with them. Also er war ganz, ganz direkt mit ihnen. And then he gives a way out. Und dann zeigt er ihnen aber auch so diese Lösung. Then he gives them and describes to them what they should do now that they understand the situation. Also er fährt fort und beschreibt ihnen, was sie tun können in dieser Situation, in der sie steckten. So let's read that now. Verses 7 through 14. Verse 7 bis 14. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis. Aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Wake up, everybody, he says. Wake up. Er sagt, wach auf, ihr alle, wacht auf. Don't let that evil way be hidden and held in darkness. Und lass nicht zu, dass diese schlechten, bösen Art und Weisen so heimlich im Dunkeln verbleiben. Bring it into the light. Bring es ans Licht. Open it up to God. Und bring es vor Gott. Open it up to open your heart up and let it be exposed. Öffne dein Herz und lass zu, dass diese Dinge offenbar werden. Let the light of God come in. Lass zu, dass das Licht Gottes hineinkommt. And he will bring change in your life. Und dann wird er Veränderung in deinem Leben bringen. It says to live in the light, not in the darkness. Und es heißt ja, dass man im Licht leben soll und nicht in der Dunkelheit. Find out what is right. Und dass man herausfinden soll, was richtig ist. Don't stay connected to what is bad. Und bleib nicht verbunden mit dem, was schlecht ist. Expose what is wrong. Und offenbart das, was schlecht ist. And wake up, open your eyes. Und wacht auf, öffnet eure Augen. Romans chapter 3 verse 10 says that we're all in the same situation. Und in Römer 3:10 heißt es, dass wir alle in dieser gleichen Situation stecken. None of us are righteous. Niemand von uns ist gerecht. And so if any of us says, oh no, no, no, I'm okay. Und wenn irgendjemand von uns sagen würde, ach, bei mir ist doch alles in Ordnung. No, no, no, everything's fine with me. Also bei mir ist nichts schlimm. Then I'm gonna say to you, open your eyes. Dann muss ich dir sagen, öffne deine Augen. Don't live in a fantasy. Lebe nicht in einer Fantasie. Because all of us are in the same situation. Weil wir alle in dieser selben Situation stecken. Live in the reality. Lebe in der Realität. Now the second thing that happened with those people on the in Acts chapter 2. Und das zweite, was diesen Menschen in Apostelgeschichte 2 passierte, remember, the first thing was that their eyes were opened up. Also das erste war ja, dass ihre Augen geöffnet wurden. The second thing the Bible says is conviction came to them, or they were convinced. Und das zweite war, was passierte, war, dass sie überführt wurden oder dass sie überzeugt wurden. The Bible actually says, there's two, let's go to the verses there. Next one. In the Luther translation, it says that the word came into their hearts, right? Yeah. Ja, also in der Luther-Übersetzung heißt es, dass als sie das hörten, da ging es ihnen ins Herz, durchs Herz. But the a more accurate translation would be from the Einheitsübersetzung. Yeah. And it says that actually their hearts were cut. Also und in der Einheitsübersetzung ist es aber irgendwie, also ist es genauer ausgedrückt und da heißt es, dass es so ihn mitten ins Herz hineinschnitt. There was something that happened inside of their hearts that was painful. Also es passierte da etwas mitten in ihrem Herzen, was schmerzhaft war. The Holy Spirit came and grabbed a hold of their hearts, hooked them and said, something's wrong here. Und der Heilige Geist, der ist in sie hineingekommen und hat sie so ergriffen in ihrem Herzen und hat ihnen gezeigt, da stimmt etwas nicht. So not only do we have to have understanding in our minds. Und also wir müssen nicht nur dieses Bewusstsein haben in unserem Verstand. But we need to let the Holy Spirit grab a hold of our hearts. Sondern wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist unser Herz ergreifen darf. If we don't feel bad about it, wenn wir uns nicht schlecht deswegen fühlen, we're probably just gonna go on the same way. Dann werden wir wahrscheinlich einfach so wie vorher weitermachen. But if we let the Holy Spirit come and really have access to our hearts, that's when he can do some changing. Aber wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist kommt und dass er wirklich Zugang zu unserem Herzen haben darf, dann wird diese Veränderung kommen. The Bible describes our hearts many times as being hard, hard like a rock. Und in der Bibel heißt es ganz oft, dass so Herzen hart sind, hart wie Stein. And so sometimes when the Holy Spirit's trying to speak to us, his words just bounce right off of us. Und deswegen passiert es auch oft, dass wenn der Heilige Geist zu uns redet, dass seine Worte einfach so abprallen. We're hard. Wir sind hart. We've already decided what we want in our lives. Wir haben uns schon entschieden, was wir in unserem Leben wollen. We've already decided what we will do for God and what we won't do for God. Und wir haben uns schon dafür entschieden, was wir für Gott tun wollen und was wir nicht tun wollen. We've decided what we will accept and what we won't accept. Und wir haben uns auch dafür entschieden, was wir akzeptieren in unserem Leben und was nicht. Our hearts are hard. Unsere Herzen sind hart. They're already set. Und die sind schon einfach entschlossen. And that has to change for us. Aber das muss sich für uns verändern. We need to open up our hearts to God. Wir müssen unsere Herzen für Gott öffnen. And we need to say, God, you can come in and you can have access completely to my life. Und wir müssen sagen, Gott, du darfst kommen und du kannst total freien Zugang zu meinem Herzen haben. In relationships with people, sometimes it's hard to open up to them. Und manchmal auch so in den Beziehungen zu anderen Menschen ist es schwierig, wirklich komplett offen zu sein. These two new, this new married couple will discover this. Und dieses frisch verheiratete Paar wird das auch noch erfahren. I've discovered this after almost 38 years. Und ich habe das immer noch entdeckt nach etwa 30 Jahren Ehe. It's not the easiest thing to say, okay, tell me what you don't like about me. Also es ist nicht die leichteste Sache der Welt zu sagen, ja, sag mir mal, was dir an mir nicht gefällt. Tell me what I'm doing wrong. Sag mir, was ich falsch mache. Here, I'm open. Ich bin offen dafür. You can say anything you want to me. Du kannst alles zu mir sagen, was du möchtest. That's not real easy to do. Das ist nicht wirklich leicht. Because sometimes we don't want to hear what's going to be said. Weil wir doch manchmal nicht wirklich hören wollen, was da gesagt wird. And sometimes it's painful to hear what is said. Und manchmal tut es wirklich weh, zu hören, was gesagt wird. But it is so important for us. Aber es ist so wichtig für uns. With God, it is so important for us to just open up and say, here, you talk to me. Und gegenüber Gott ist es auch so wichtig, dass wir offen sind und sagen, ja, Herr, rede zu mir. And when we do that, the Bible says the Holy Spirit will bring, come and he will convince us. He will convict us. Und wenn wir das tun, dann heißt es in der Bibel, dass dann der Heilige Geist kommen wird und uns überzeugen wird. Now another point about this, when God speaks to our hearts. Und was weiteres, was ja, was dabei passiert, wenn der Heilige Geist unserem Herz redet. And maybe he says, hey, there's this thing is not good in your life. Und vielleicht sagt er ja auch ja so Folgendes, das ist nicht wirklich in Ordnung in deinem Leben. Many times what we want to do is run and hide. Ganz oft dann passiert es, dass wir einfach nur so weglaufen wollen und uns verstecken wollen. Peter did this with Jesus. Petrus hat das auch gemacht bei Jesus. He was in a boat. Er war in einem Boot. Jesus came into that boat. Und Jesus kam dann zu ihm in das Boot rein. He told him where to cast his net, and there was a miracle worked. Und er hatte ihm gesagt, wo er das Netz auswerfen sollte, und dann ist auch ein Wunder passiert. And suddenly Peter realized who he was standing next to. Und plötzlich wird Petrus so bewusst, wem er da gegenübersteht. This is the Son of God. Das ist der Sohn Gottes. He's holy and I'm not. Er ist heilig und ich bin es nicht. I'm a terrible person. Ich bin eine schreckliche Person. And so he said to Jesus, please, please go away from me. Go away from me. Und so sagt er dann zu Jesus, bitte geh weg von mir. But Jesus wouldn't do that. Aber Jesus hat das nicht getan. Jesus actually said to him, don't be afraid, Peter. Jesus sagte sogar zu ihm, hab keine Angst, Petrus. And then the relationship began to continue. Continued. Und dann ist die Beziehung zwischen den beiden weitergegangen. We should not run away from God when we realize something's really wrong in us. Wir sollten nicht von Gott weglaufen wollen, wenn uns bewusst wird, dass da in unserer Beziehung mit ihm etwas nicht in Ordnung ist. Think about that song, Oh How He Loves Us. Denkt an dieses Lied, Oh How He Loves Us, wie sehr er uns liebt. He wants us to come close to him. Er möchte, dass wir ihm nahe kommen. He wants to bring life to us. Und er möchte uns Leben bringen. He wants to bring freedom to us. Und er möchte uns Freiheit bringen. And when he's coming and he's touching something in our lives, it's for our best. Und wenn er kommt und so seinen Finger auf etwas drauflegt, dann ist das zu unserem Besten. Now, so that's number two. He convinced their hearts. Also das ist so der zweite Punkt. Er hat ihre Herzen überzeugt. Number three, he says to them very clearly, repent. Und der dritte Punkt ist, dass er ganz klar gesagt hat, tut Buße. You need to make a turn around in your life. Ihr müsst umkehren in eurem Leben. Once they understood the situation and they were cut in their hearts, they had to take action about that. Also, als sie dann diese Situation wirklich verstanden in ihrem Herzen, ihnen das so richtig ins Herz mitten reinging, da mussten sie auch mit einer Handlung das zeigen. They said, Peter, what do? We know we're guilty now. Und sie sagten so zu Petrus, ja, was sollen wir tun? Wir wissen, dass wir schuldig sind. And he said, repent. Und er sagte zu ihnen, tut Buße. Actually, there's four things that he said in those instructions. Also eigentlich gab es da vier Dinge, die er ihnen sagte. He said, repent. Also er sagte, tut Buße. Be baptized. Er sagte, werdet getauft. Then he says, you will be forgiven. Und dann sagt er, dann wird euch vergeben werden. And then it says, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Und dann heißt es, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. You know what he's saying there? He says, you're going to be filled with God. Und wisst ihr, was er da eigentlich sagt? Er sagt, ihr werdet mit Gott erfüllt werden. When you take these steps, God's going to come and he's going to fill your life up. Wenn ihr diese Schritte tut, die ich euch aufgezeigt habe, dann wird Gott kommen und euch füllen. So let's look at this word repent for a minute. Also lasst uns dieses Wort tut Buße anschauen. First of all, we need to understand that there's something wrong. In repentance, we need to understand something's wrong. Also bei dieser Buße müssen wir als erstes verstehen, uns bewusst werden, dass da etwas im Argen liegt. But not just that something's wrong. Aber nicht einfach nur, dass etwas falsch ist. We many times we know things are wrong. Also oft wissen wir, dass irgendetwas nicht richtig ist. And we feel bad about them. Und dann fühlen wir uns deswegen schlecht. And we're even sorry that we're doing this kind of thing. Und dann tut es uns meistens sogar leid, dass wir sowas tun. But it's not just being sorry that is repentance. Aber dieses Leid tun, das ist nicht die Buße. We need to have more than just a sorrow in our hearts. Es muss da mehr in unserem Herzen geben als nur dieses, dass es uns leid tut. In fact, that can actually be harmful. Es ist sogar so, dass das eigentlich dass das auch schlecht für uns sein the kann. The wrong kind of sorrow is not good for us. Also diese falsche Art der Trauer, dieses Leidtun, das kann schlecht für uns sein. There's two kinds of sorrow. Also es gibt zwei Arten der Trauer. Let's look at 2 Corinthians 7:10. In 2. Korinther 7, Vers 10, go ahead and read that. Da steht, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. If you're just being sorry for something in your own emotions. Also wenn du einfach nur in deinen eigenen Gefühlen betrübt bist und dir etwas leid tut, it will be destructive to your life. Dann ist das für dein Leben sogar zerstörerisch. But if you will let the Holy Spirit come in and the Holy Spirit brings the right kind of sorrow to you, aber wenn du the right kind of pain, wenn du zulässt, dass der Heilige Geist in dein Herz kommt und dir diese richtige Art der Betrübnis, also dieses Schmerzes gibt. You see how God feels about this situation. Und du dann siehst, wie Gott sich fühlt bei dieser Situation. It's something that's birthed by him. Dann ist es etwas, was von ihm herkommt. Then it leads to a change. Und das führt dann auch zu einem Wandel. Now, repentance is not just turning away from bad things. Und Buße bedeutet nicht, dass wir uns einfach nur von schlechten Dingen abwenden. The word actually means to turn around and go a different direction. Also das Wort bedeutet eigentlich, dass man sich umdreht und in eine andere Richtung geht. Of course we're going to turn away from what's bad. Und natürlich drehen wir uns von dem weg, was schlecht ist. But even more than that. Aber noch mehr als das. We turn to what is good. Drehen wir uns zu dem hin, was gut ist. We say no to the bad and yes to the good. Wir sagen nein zu dem Schlechten und ja zum Guten. And so we're embracing what God wants. Also wir nehmen das an, wir umarmen das, was Gott möchte. I'm not only saying no to hating. Also ich sage nicht einfach nur dem Hass nein. I'm saying yes to loving. Ich sage der Liebe ja. And so I'm embracing what God wants in my life. Und so umarme ich das, was Gott in meinem Leben möchte. Now that's not just for people who don't know Christ. I want you to understand this. Und das ist nicht nur für Menschen, die Christus nicht kennen. Sometimes people think, okay, well, if you're not already a professing Christian, then you need to repent and I'm okay. Manchmal denken wir so, also wenn du noch kein Christ bist, dann ja, du musst Buße tun, aber bei mir ist es ja jetzt in Ordnung. Let's listen to what Martin Luther said in the 95 Theses. Also Martin Luther sagte als erstes in seinen 95 Thesen. I'll say it in English for our English-speaking friends. Also zuerst sage ich es auf Englisch. When our Lord and Master Jesus Christ said repent in Matthew chapter 4 verse 17, he intended that the entire life of believers should be repentance. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter in Matthäus 4,17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. We should live a life with an attitude of repentance to God. Wir sollten ein Leben leben mit dieser Einstellung der Buße vor Gott. I'm turning away from what destroys my life and what's against you, God, and I'm turning to you. Ich drehe mich weg von dem, was gegen dich geht und was mein Leben zerstört, und ich drehe mich hin zu dir. Okay, and the fourth thing, we're going to skip one scripture there. The fourth thing is, he said, be baptized. Und das vierte, was er als Anweisung da gibt, ist, dass man getauft werden soll. You see, we can have in our minds all of these things going on. Und wir können so in unserem Kopf so diese ganzen Dinge haben, die da vor sich gehen. We can realize, okay, I'm guilty, I want to change, I'm turning to you, God. Also es kann in unserem Kopf so sein, dass uns bewusst wird, ja, wir sind schuldig und dass wir zu Gott wollen und dass wir dann auch Buße tun und zu ihm hin uns drehen. But there's one more thing that is very important for our lives. Aber es gibt da einen weiteren sehr, sehr wichtigen Schritt für unser Leben. That we actually take actions towards that. Dass wir das dann auch tatsächlich in unseren Handlungen ausdrücken. That we not just let it be a thought. Dass es nicht nur ein Gedanke bleibt. Not just something that dwells inside of us. Also nicht nur etwas, was in uns drin einfach ist. But something that we actually demonstrate on the outside. Aber auch etwas, das wir tatsächlich auch so im Äußeren demonstrieren. It's like marriage in a way. Also es ist wie die Ehe auch auf eine gewisse Art und Weise. You didn't start loving each other on Friday. Also ihr habt nicht angefangen, euch erst am Freitag zu lieben. Right? You loved each other before. Habt euch vorher schon geliebt. But on Friday you stood up before the world. Well, at least the world there at the courthouse. Aber am Freitag seid ihr so vor der Welt oder da zumindest dort aufgestanden. And you said, we are committing our lives to each other from now until the end of our life. Ihr habt gesagt, wir geben uns einander hin in unserem Leben und das soll für den Rest unseres Lebens sein. And I want the whole world to know. Und wir wollen, dass die ganze Welt das jetzt weiß. This is the person I'm committed to. Das ist die Person, der ich mich hingebe. Water baptism is, my life is no longer mine, it's God's. Und das ist auch diese Wassertaufe, dass wir sagen, das Leben gehört nicht mehr mir, sondern mein Leben ist Gottes Leben. I am committing myself to him and I want the whole world to know. Ich gebe mich Gott hin und ich möchte, dass alle Welt das weiß. Now some of you may be very shy. Und manche von euch mögen sehr schüchtern sein. And the philosophy of the world that says, no, your religion is a private thing. Und das ist auch so diese Philosophie in unserer Welt, dass wir sagen, ja, Religion, das ist was Privates. Nobody should talk about religion. Wir sollten darüber nicht reden. You know, I'm not talking about going out and grabbing somebody and saying, look, I'm being baptized. I'm not saying that. Also ich rede jetzt nicht darüber, dass wir irgendwie rausgehen und einfach uns jemanden schnappen und sagen, hey, ich werde jetzt getauft. But I'm saying you're not ashamed. Aber was ich sage ist, dass wir nicht beschämt sind darüber. And when you take that step, und wenn du diesen Schritt dann tust, and you make a declaration, und du dann so diese Proklamation machst, something powerful happens inside. Dann passiert auch innerlich etwas ganz Mächtiges. You know, I know you loved each other before Friday. Also ich wusste, ihr habt euch schon vor Freitag geliebt. You're not sitting together. No. But ihr sitzt zwar nicht zusammen. But wasn't there something very special after Friday in your hearts with each other? War das nicht etwas ganz Besonderes nach Freitag in eurem Herzen dann? I can remember 38 years ago. I can. I'm not that, you know, I'm old, but I can still remember that. Also ich kann mich daran erinnern, wie das war vor 38 Jahren. After that wedding. Nach dieser Hochzeit. I was different. Da war ich anders. Something inside of me was different. Irgendetwas in mir drin war dann anders. And when we will stand up and say, this is my stand, this is my situation. Und wenn wir so aufstehen und dann sagen, ja, hier stehe ich und so sieht das jetzt bei mir aus. I've made a decision. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Something changes inside of us. dann verändert sich etwas in uns drin. Now for a moment I just want to talk to those who have not been baptized yet. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz zu denen wirklich sprechen, die noch nicht getauft sind. And next week I'm probably I think I'm going to talk more about water baptism and explain it to you more next week, I think. Also ich denke, dass ich nächste Woche wahrscheinlich noch mehr über diese Wassertaufe reden werde und das erklären werde. Ich denke. It's not a promise, but I think I will. Also okay. Kein Versprechen, aber ich denke, dass ich das okay. Tun werde. I want to make sure I don't promise you, okay? let's look at, well, I want to read one scripture here about water baptism. Also ich möchte hier so eine Bibelstelle lesen, in der es um diese Wassertaufe geht. Romans 6, verses 3 and 4. Römer 6, 3 bis 4. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hinein getauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. So here's what happens. We are baptized into Christ. Also folgendes ist passiert. Wir sind in Christus hineingetauft. Just as he died and was buried, we too are being buried, our old person. Und genauso wie er gestorben ist und begraben wurde, so sind auch wir, also unser alter Mensch, ist begraben worden. And just as Jesus was raised from the dead, so we are raised to new life. Und genauso wie Jesus zu neuem Leben auferweckt wurde, so werden wir auch auferweckt zu neuem Leben. Now to those of you who have been baptized. Und zu denen, die getauft worden sind schon. I want to encourage you to walk in the light in areas of your life. Euch möchte ich ermutigen, dass ihr in eurem Leben in diesen bestimmten Bereichen, dass ihr wirklich im Licht anfangt zu leben. Don't hold areas of darkness as a secret. Also lasst nicht zu, dass es da diese Bereiche der Dunkelheit gibt, so als Geheimnis. Confess it before God. Und gebt das offen Gott gegenüber zu. Be very open about it with him. Und seid einfach total offen mit ihm darüber. Find someone you can trust in the body of Christ. Und finde auch jemanden, dem du vertrauen kannst im Leib Christi. And be open with them about your situation. Und sei derjenigen Person gegenüber offen, was deine Situation betrifft. And let the light of God come in and change you. Und lass zu, dass das Licht Gottes hineinkommt und dich verändert. So I want to give you a challenge this morning, everyone. Und so möchte ich euch heute Morgen auch herausfordern. All of those who have a love for God, all ihr, die ihr eine Liebe zu Gott habt, and you want to be united with him, und ihr möchtet mit ihm vereint sein, I want to encourage you to walk in reality, not a fantasy. Euch möchte ich ermutigen, dass ihr in der Realität lebt und nicht in der Fantasie. Open up your heart to him. Öffnet euer Herz ihm gegenüber. Say, Holy Spirit, speak to me and open my eyes. Und sagt, Heiliger Geist, rede zu mir und öffne mir die Augen. Touch my heart with the reality of my life. Berühre mein Herz mit der Realität meines Lebens. I repent. I come to you and I turn away from that. Ich tue Buße, ich komme zu dir und ich wende mich von dem ab. And I open up and I declare, you are Lord of my life. Und ich möchte mich öffnen und ich möchte das proklamieren, dass du der Herr in meinem Leben bist. I'm not gonna hide. Und ich möchte mich nicht verstecken. I'm not gonna be ashamed. Und ich werde auch nicht beschämt sein darüber. And if you haven't been baptized, I want to encourage you to be baptized. Und wenn du noch nicht getauft wurdest, dann möchte ich dich dazu ermutigen. As I said, we'll talk more about that next week. Wie schon gesagt, nächste Woche werden wir mehr darüber reden. In our summer camp in September, we're going to have a water baptism service, and we've already got some people scheduled to be baptized. Und in unserem Sommercamp werden wir auch eine Taufe haben, und wir haben auch schon Leute dafür, die sich taufen lassen werden. Father, we don't want to live a lie. Vater, wir möchten keine Lüge leben. We want to walk in the truth. Wir möchten in der Wahrheit leben. We want to walk and live in reality. Wir möchten in der Realität leben. And so, Father, we want to be one with you. Und Vater, wir möchten eins mit dir sein. So speak to us. So rede bitte zu uns. Touch our hearts by your Holy Spirit. Und berühre unser Herz mit deinem Heiligen Geist. And change our lives. Und verändere du unser Leben. You're our hope. Du bist unsere Hoffnung. You're our strength. Du bist unsere Stärke. You're the one who can change us. Und du bist derjenige, der uns verändern kann. So we come to you today. Und so kommen wir heute vor dich. We turn away and we turn to you. Und wir wenden uns von dem ab und wir wenden uns dir zu. And we embrace you with our whole hearts today. Und wir möchten dich so mit unserem ganzen Herzen annehmen und umarmen. We thank you for changing us. Und wir danken dir dafür, dass du uns veränderst. And forgiving us. Und dass du uns vergibst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's worship.